Da hat der Fürst entlassen. Das ist grausam. Aber im Gegenteil, er wollte selber fort, denn Salzburg war ihm schon lang zu klar. Ist er fortgefahren? Ich wünsche ihm, er findet eine neue Stellung. Ganz gewiss, überall wo wir waren, Brüssel, London, Rom, Paris, drängten sich um uns in Scharen. Alle, die man zu uns ließ, aus der Heimat fortzufahren, hieß, wir fahren ins Paradies. Jede Reise war ein Aufbruch in das Königreich unserer Träume, wo ich Prinzessin war und er ein Zauberprinz. Ist der schön König, viel Sonne und Zitronen, ein Ofenstaub, Sterne, Champagner, feines Obst ist der Vater bei ihm. Nein, er blieb zu Haus, weil der Fürst ihn nicht entbehrt. Dann reist er alleine, nein, mit seiner Mutter, und fand er schon eine neue Stellung. Leider war in München keine Vakatur frei, jetzt ist er in Mannheim, wo man ihn liebt. Sicher stellt man ihn ein, denn der Kurfürst schätzt ihn sehr. Sein Gehalt wird fürstlich sein, was wir brauchen und noch mehr. Ich pack schon die Koffer ein, bald ziehen wir ihm hinterher, und wir leben froh und glücklich in dem Königreich unserer Träume, wo ich Prinzessin bin und er ein Zauberprinz. Die wird sich noch wundern, ihren feinen Bruder stellt in ganz Europa niemand an. Wie wollen Sie das wissen? Ich sag nur, ich weiß es, bald wird er vermissen, was er aufgab. Mozart wird geschätzt. Nun, das wird ihm nichts nützen, wenn ein Fürst und Erzbischof gewisse unsichtbare Drähte zieht. Als Wunderkind, Mozart, jetzt heimatlos, Mozart. Vier Paradeise, drei Zwiebeln, zwei Sellerie, ein Pfund Fisolen, Karotten, ein Pfund Blau. Süße Traube, wie zwei Herzer, die weißen, die roten. Und noch was? Nein, es wär's. Danke, Fräulein Mozart. Wiedersehen. Bis morgen. Grüßen Sie den Herrn Papa. Was macht er so? Er ist melancholisch, macht sich große Sorgen um den Sohn. Täglich schreibt er einen langen Brief an ihn.